19. Kapitel. Eher wollte ich mich unterstehen, das schwerste Problem in der Geometrie aufzulösen, als mir anmaßen zu erklären, wie ein Mann von meines Vaters vielem und richtigen Verstande belesen, dabei weise in politischen Anschlägen und in der Polemik, fähig sein konnte, eine Meinung in seinem Kopfe zu unterhalten, die so weit von allen gewöhnlichen abwich, dass ich besorge, der Leser, wenn ich ihm solche sage, sofern er nur ein wenig cholerischen Temperaments ist, werde in diesem Augenblick das Buch beiseite werfen. Ist er sanguinisch, dann wird er herzlich darüber lachen, und ist er von der ernsthaften und strengeren Gattung, so wird er solche beim ersten Anblick ohne Gnade als fantastisch und ausschweifend verdammen. Und das war über die Wahl und Beilegung der Taufnamen, worauf nach seinen Gedanken weit mehr ankäme, als solche Leute, die nur oben hindenken, zu begreifen fähig wären. Seine Meinung in diesem Punkte war, dass es eine sonderbare Art von magischer Kraft gäbe, welche gute oder böse Namen, wie er sie nannte, unserem Charakter und unserer Aufführung unwiderstehlich eindrückten, wie manche Cäsars und Pompeien, pflegte er zu sagen, sind durch bloßen Einfluss der Namen ihrer würdig geworden, und wie manche gibt es, fügte er hinzu, die ungemein viel Gutes in der Welt gestiftet haben möchten, wäre ihr Charakter und Mut nicht gänzlich unterdrückt. Ihr Sohn, ihr geliebter der Sohn, von dessen sanften und aufgeräumten Naturell Sie so viel zu erwarten haben, Ihr Fritzchen, mein Herr, Ihr Fritzchen, wollten Sie ihn um alles in der Welt wohl Judas haben taufen lassen? Möchten Sie wohl, mein lieber Freund, fuhr er fort, indem er ihn mit der sanftesten Art seine Hand auf die Brust legte, möchten Sie, mein Herr, in eine solche Entweihung Ihres Sohnes gewilligt haben? Oh, mein Gott, sagte er dann und schlug die Augen in die Höhe, wenn ich Ihr Gemüt recht kenne, ist Ihnen das unmöglich, wäre Ihr Sohn Judas getauft worden. Die habsüchtige und verräterische Idee, die von dem Namen so unzertrennlich ist, würde ihn sein ganzes Leben durch wie ein Schatten verfolgt und ihn zuletzt, trotz Ihrem Beispiele, Herr, zu einem Schabhals und Schurken gemacht haben. Ich habe noch keinen Menschen gekannt, der auf ein solches Argument zu antworten vermochte. Wirklich aber auch von meinem Vater die Wahrheit zu sagen, er war unwiderstehlich, beides im Perorieren und Disputieren. Er war zum Redner geboren. Überredung hing an seinen Lippen und die Elemente der Logik und Rhetorik waren dergestalt durch ihn verwebt und ganz besonders wusste er so schnell und schlau die Schwachheiten und Leidenschaften seiner Gegner aufzufinden, dass die Natur selbst ihr Votum geben konnte. Dieser Mann ist beredt. Kurz, mein Vater mochte Recht oder Unrecht haben. Es war in beiden Fällen viel gewagt, ihn anzugreifen. Und dennoch, es ist wunderbar, hatte er niemals weder den Cicero noch Aristoteles oder Longinus gelesen. Er wusste nicht einmal, worin der Unterschied zwischen einem Argument ad ignorantiam und ad hominem bestünde, sodass ich mich recht gut erinnere, als er hingereist war, mich im Jesuitenkollegio zu einschreiben zu lassen. Dass mein würdiger Lehrer und zwei oder drei andere Mitglieder dieser gelehrten Sozietät sich höchlich wunderten, wie ein Mann, der nicht einmal die Namen seiner Werkzeuge kannte, dennoch so behende damit arbeiten konnte. Ob das mit meines Vaters sonderbaren Meinungen der Fall war oder ob endlich sein Witz seinem Verstande einen blauen Dunst vormachte oder wiefern er in einigen seiner Meinung recht haben mochte, das soll der Leser entscheiden. Hier behaupte ich weiter nichts, als dass es mit dieser einen über den Einfluss der Taufnamen sein ganzer Ernst war. Er war systematisch und gleich allen Systematikern hätte er Himmel und Erde bewegt und jedes Ding in der Schöpfung gereckt und gezerrt, um es seine Hypothese anzupassen. Kurz, ich sage es noch einmal, es war sein Ernst. Und demzufolge konnte er alle Geduld verlieren, wenn er Leute, besonders Leute vom Stande, sah, die sich ebenso wenig oder noch weniger darum bekümmerten, wie ihr Kind genannt werden sollte, als um die Wahl eines Namens für ihren Schoß und ob Ponto oder Cupido. Das, sagte er, stünde sehr schlicht und führte noch das besondere Übel bei sich, nämlich, wenn einmal ein schlechter Name mit Unbedacht gegeben worden, so ginge es nicht wie in dem Falle, da eines Mannes guter Leumund verunglimpft worden, welcher wieder verglimpft werden könnte. Vielmehr, sagte er, ließe sich das geschehene Übel niemals wieder gut machen. Ja, er zweifelte sogar, dass sich das Vermögen einer Parlamentsakte bis dahin erstreckte. Es war merkwürdig, dass, obgleich mein Vater dieser Meinung gemäß, wie ich ihn gesagt habe, gegen gewisse Namen die stärkste Zuneigung oder Abneigung hatte, es dennoch Namen gab, welche auf der Waagschale vor ihm so schwebten, dass sie ihm völlig gleichgültig waren. Jack, Dick oder Tom waren von dieser Klasse. Diese nannte mein Vater neutrale Namen und behauptete von ihnen ohne Satire, dass es von Anbeginn der Welt her wenigstens ebenso viel Schurken und Narren gegeben als gute und kluge Männer, welche solche ohne Unterschied geführt hätten, so dass, indem sie als gleiche Kräfte in entgegengesetzter Richtung aufeinander wirkten, sie, nach seiner Meinung, ihre Wirkungen wechselweise aufhöben, aus welcher Ursache er, wie er sich oft erklärte, keinen Kirschkern für die Wahl unter denselben hingeben möchte. Bob, so hieß mein Bruder, war ein anderer von dieser neutralen Gattung von Taufnamen, welche weder auf die eine noch andere Seite wenig wirkten. Und da sich mein Vater eben zu Ibsen befand, da er ihm gegeben ward, so dankte er oft dem Himmel, dass es kein schlimmerer wäre. Andreas kam ihm fast vor wie eine negative Größe der Algebra. Er sei schlechter, sagte er, als nichts. Wilhelm war bei ihm in hohem Ansehen, Nams wieder im Niedrigen, und Rupprecht, sagte er, sei gar des Teufels. Allein unter allen Namen in der weiten Welt hatte er den unbezwinglichsten Widerwillen gegen Tristram. Von keinem Dinge auf dem Erdboden hatte er einen niedrigeren und verächtlicheren Begriff, indem er dafür hielt, es könne unmöglich in rerum naturae etwas anderes hervorbringen, als was höchst gemein und elend wäre. Ja, mitten in einem Disput über den Punkt, worin er nicht selten ganz von ungefähr verwickelt wurde, fragte er seinen Gegner kategorisch, ob er's auf sich nehmen wolle zu sagen, er habe jemals gelesen von einem Menschen, der Tristram geheißen und etwas Großes oder Andenkenswertes verrichtet. Nein, pflegte er zu sagen, Tristram, es ist eine Unmöglichkeit. Was konnte meinem Vater mehr fehlen, als ein Buch zu schreiben, um diese seine Meinung der Welt mitzuteilen? Sehr wenig Genuss bringt es dem spekulativen Kopfe, seine Meinung allein zu haben, wenn er sie nicht zu Markt bringen dürfte. Gerade das war's, was mein Vater tat, denn im Jahre 1716, welches 2 Jahre vor meiner Geburt war, machte er sich darüber her und schrieb ausdrücklich eine Dissertation über das einzige Wort Tristram, worin er der Welt mit vieler Aufrichtigkeit und Bescheidenheit die Gründe seines großen Abscheus gegen diesen Namen vor Augen legte. Wenn diese Erzählung mit ihrem Titel verglichen wird, wird dann nicht der gutherzige Leser meinen Vater von Herzen bedauern, zu sehen, wie einem ordentlichen, gutgesinnten Manne, der zwar sonderbare, aber doch unschädliche Meinungen hegt, dergestalt von Widerwärtigkeiten mitgespielt worden, zu sehen, wie ein solcher Mann in seinen alten Tagen, die nicht für Kummer und Sorgen gemacht sind, 10-mal am Tage sein vom Himmel erflehtes Kind Tristram rufen muss. Melancholischer, zweisilbiger Klang, der in seinen Ohren mit jedem Spottnamen unter der Sonne im Einklang steht. Hat jemals ein boshafter Geist sich ein Vergnügen daraus gemacht, die Vorsätze eines Sterblichen zu vereiteln, so muss es hier gewesen sein. Und wäre es nicht notwendig, dass ich erst geboren sein müsste, ehe ich getauft werden kann? Ich gebe den Augenblick dem Leser Nachricht, wie es dazu kommen konnte.